passiert, braun gebrannt, meinen Kaffee koche ich mir morgens selbst. Alice Schwarzer und die anderen, alles dummes Geschwätz. Zeit, muss ins Büro, meine Chefin ist eine von denen. Viele Männer, große Fresse, zu Hause wird es unangenehm. Es ist so weit, es ist nie zu spät, doch bevor ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit, Zeit für Emma. Emma, Emanzipation der Männer. Emma, Emma, Emanzipation der Männer. Auf der Arbeit, in der Kneipe seh ich aus wie ein Killer. Ich will ne Freundin, ne ganz normale, doch die träumen ja fast alle in Lilla. Immer, oh, oh, oh, Männer. Nicht gegen Frauen, ich bin kein Peitscher, nein, ich hab sie wirklich gern. Ich will ein Mann sein, hoch die Tassen, wir haben noch nicht alles verlernt. Es ist so weit, es ist nie zu spät, doch bevor ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Zeit für Emma, Emma, Emanzipation der Männer. Emma, Emma, Emanzipation der Männer. Jetzt kommt unser letztes Stück. Ja, für die Minderheit von Kellerbacher Frau hier. Dann machen wir die jetzt mal ein bisschen stolz. Nicht, dass einer denkt, mir hätte er bis geht, Frau. Ne?